Versprochen ist versprochen, doch heute ist das nichts mehr wert. Versprochen wird gebrochen und ich finde das verkehrt. Versprochen ist versprochen, doch dann sind sie nicht bereit. Und es wird nicht ernst genommen von den Menschen dieser Zeit. Versprochen ist versprochen, doch heute ist das nichts mehr wert. Versprochen wird gebrochen und ich finde das verkehrt. Versprochen ist versprochen, doch dann sind sie nicht bereit. Und es wird nicht ernst genommen von den Menschen dieser Zeit. Da sagte mir ein Sound, ja wir spielen deinen Song. Die wussten ganz genau, für mich war das eine Chance. Doch anstatt mich zu promoten, zocken sie nicht meinen Song. Ja, sie haben mich nicht gespielt und ich frage mich, wie kommt's? Letztens wollte ich mich mit einer guten Freundin treffen. Sie hat mich schon mal sitzen lassen, hatte mich vergessen. Jetzt sagte sie mir hoch und heilig, ich würde es mir versprechen. Doch sie kam nie zum Termin und ich hab dumm darum gesessen. Versprochen ist versprochen, doch heute ist das nichts mehr wert. Versprochen wird gebrochen und ich finde das verkehrt. Versprochen ist versprochen, doch dann sind sie nicht bereit. Und es wird nicht ernst genommen von den Menschen dieser Zeit. Versprochen ist versprochen, doch heute ist das nichts mehr wert. Versprochen wird gebrochen und ich finde das verkehrt. Versprochen ist versprochen, doch dann sind sie nicht bereit. Und es wird nicht ernst genommen von den Menschen dieser Zeit. Mein bester Kumpel Tim, der kommt eh immer zu spät. Der Ibo wollte mir ein Logo machen, hat er dann vercheckt. Alle sagen mir andauernd, klar, das mach ich, ich versprech's. Doch wenn es dann mal ernst wird, sind sie auf einmal weg. Dani sagt auf einmal, nee, ich kann heute leider nicht. Und manch anderer versprach mir auch schon oft zu viel. Sepp und Timo meinten klar, wir gehen zusammen heim. Doch dann trafen sie zwei Mädels und ich stand dann da allein. Auch mit Nona wollte ich mich des Öfteren schon treffen. Ey Baby, hab dich lieb, doch solltest du mir nicht versprechen, dass wir uns heute Abend nach langem Wiedersehen. Wenn du doch keinen Bock drauf hast, da heute hinzugehen. Auch ich war manchmal später dran, das gebe ich gerne zu. Doch wenn ich was verspreche, werde ich alles dafür tun. Dir sollte es mir wert sein, streng dich mal dafür an, dass man sich auch in der Not auf dich verlassen kann. Versprochen ist versprochen, doch heute ist das nichts mehr wert. Versprochen wird gebrochen.